dann kommt es ja auf eins heraus, dass man auch hier auf Sauberkeit Acht geben muss. Ist es etwa nicht so? Versteht ihr auch? Versteht ihr auch, was mit dieser Sauberkeit gemeint ist? Versteht ihr auch, dass diese Luschinsche Sauberkeit dasselbe ist wie Sonjetschkas Sauberkeit? Ja, vielleicht sogar noch schlimmer, ekelhafter, gemeiner ist? Denn bei Ihnen, Fräulein Dunetschka, dreht es sich doch nur um ein zusätzliches Bessergehen. Dort aber handelt es sich höchst einfach und ohne alle Umstände ums buchstäbliche Verhungern. Teuer, teuer, Dunetschka, kommt diese Sauberkeit zu stehen. Nun, und wenn es dann doch über die Kraft geht, wird dann das Bereuen angehen, mein Fräulein? Und wie viel Kummer wird es dann geben? Wie viel Trauer, Schmerz, Verwünschungen und gar erst wie viel Tränen, die vor allen verborgen werden müssen, da sie ja doch keine Marfa Petrowna sind. Und wie wird der Mutter dann zumute sein? Sie ist ja jetzt schon unruhig und quält sich heimlich. Dann aber, wenn sie alles klar und unmissverständlich vor Augen sehen wird, was dann? Und ich? Ja, was habt ihr euch eigentlich von mir gedacht? Ich will euer Opfer nicht, Dunetschka. Ich will's nicht, Mama. Es darf nicht geschehen, solange ich lebe. Es darf nicht. Ich nehme es nicht an. Er kam plötzlich zu sich und blieb stehen. Es darf nicht geschehen? Was willst du denn tun, damit es nicht geschieht? Willst du es verbieten? Was für ein Recht hast du denn dazu? Was kannst du ihnen denn deinerseits versprechen, um dir ein solches Recht zu verschaffen? Dein ganzes Leben, deine ganze Zukunft ihnen widmen, sobald du die Universität absolviert und eine Stellung erhalten hast? Das kennt man doch. Das ist Zukunftsmusik. Jetzt aber. Was jetzt? Hier muss doch jetzt sofort etwas getan werden. Verstehst du denn das nicht? Was aber tust du jetzt? Du plünderst sie ja selbst noch aus. Dieses Geld erhalten sie ja doch nur gegen Verpfändung der Jahrespension von 100 Rubel und unter Garantie der Herrschaften Svidrigailow. Wie willst du sie vor den Svidrigailows, den Afanassij Iwanowitsch Wachruschins, bewahren, du zukünftiger Millionär, du Zeus, der du über ihr Schicksal verfügst? In 10 Jahren wird die Mutter Zeit genug haben zu erblinden vom Stricken der Halstücher und wohl auch vom Weinen und vom Fasten an Auszehrung hinzusiechen. Und die Schwester? So denk doch nur nach und stelle es dir einmal vor, was aus der Schwester nach 10 Jahren geworden sein wird oder schon im Laufe dieser Zeit. Hast du dir das nun klar gemacht?